Und damit begrüßen wir euch zu einer weiteren Podcast-Aufnahme Hollywood. Wir haben uns heute mal gedacht, dass wir zum Tag der Deutschen Einheit mal über deutsche Filmproduktionen sprechen. Und ich bin mal wieder hier nicht alleine. Bei mir ist der großartige Lotso. Hallo Lotso. Hallo Holi, ich freue mich sehr, heute hier bei dir sein zu dürfen. Ja, wir haben uns das Thema deutsche Filme einfach mal rausgesucht und da haben wir festgestellt, der deutsche Film ist ein bisschen schwierig einzuordnen, weil die Spanne zwischen wirklich sehenswerten Werken in der, besonders in der Neuzeit, ist enger geschürt, als das bis vor einigen Jahrzehnten war. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen magst. Definitiv. Und ich würde einfach mal sagen, also wir haben uns jetzt jeder 5 Filme rausgesucht, ohne uns abzusprechen. Ihr kennt das Spiel, falls ihr schon mal einen Podcast von uns gehört habt. Ich bin häufiger zu Gast. Ja. Ohne dich würde das hier sowieso nicht funktionieren. Ich würde einfach mal sagen, Lotso, stell uns doch einfach mal einen deutschen Film vor, der dir sehr am Herzen liegt. Bevor ich anfange, ich muss sagen, deutscher Film ist überhaupt nicht mein Kompetenzgebiet. Das heißt, ich werde jetzt hier heute nicht die tiefen Geheimtipps aus der Kiste zaubern können. Ich hoffe eher, dass ich die heute von dir vielleicht welche bekomme. So ein paar Eindrücke, wo kann ich meine Wissenslücken zum deutschen Film schließen. Es ist aber auch schwierig, wirklich im deutschen Sektor besonders sehenswerte Filme herauszufiltern, die, sage ich jetzt mal, nicht unter einer gewissen Blase gelaufen sind, um das jetzt mal so zu formulieren. Ich sehe das genauso und ich bin, wie gesagt, gespannt, was heute bei rumkommen wird und ob die Liste tatsächlich so Mainstream, so monoton ausfallen wird, wie wir es gerade befürchten müssen. Lassen wir uns überraschen. Mein Platz 5 ist mein Platz 5, weil es ein Verbrechen wäre, in einem Podcast mit den besten deutschen Filmen nicht über diesen Film zu sprechen. Und ich werde auch nicht allzu sehr auf den Inhalt eingehen, sondern mehr auf den Historienkontext, und mein Platz 5 ist Fritz Langs Metropolis, der Stummfilmklassiker aus der Weimarer Republik. Es gab eine Zeit vor dem Dritten Reich, wo quasi Hitler hat ja die Reichskulturkammer gründen lassen, der Josef Goebbels vorstand, und wo der deutsche Film, nicht nur der deutsche Film, groß zensiert wurde und wo die Nazis ja ganz genau bestimmen wollten, welche Filme produziert werden sollen und welche nicht. Und das ist eins von unzähligen Verbrechen dieser Ära, denn vor der Machtergreifung hatte Deutschland vielleicht die beste Filmindustrie der Welt. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest, Huli, aber in der Weimarer Republik sind Filme rausgekommen, über die heute noch gesprochen wird, die heute noch bekannt sind. Das Kabinett des Dr. Caligari, Nosferatu, Dr. Mabuse, M, eine Stadt sucht einen Mörder, und eben Metropolis im Berlin der 20er, da gab es Leute wie Friedrich Wilhelm Murnau und Fritz Lang, die da tatsächlich noch ihre Kunstwerke, weil das ist ja eigentlich schon frühes Arthouse, was wir hier haben, produzieren konnten. Und wenn Deutschland bei Weimar geblieben wäre, dann würden wir heute anders über den deutschen Film denken, weil durch den Zweiten Weltkrieg sind tatsächlich so viele unglaublich kreativen Köpfe uns verloren gegangen. Billy Wilder, wissen viele nicht mehr, war ja Österreicher, musste fliehen. Es ist eine Schande. Und Metropolis vor allem braucht eigentlich keine große Vorstellung, weil der Film ist so wichtig, so prägend. Das erste wirklich große Sci-Fi-Epos, kann man sagen. Also nicht wegzudenken aus der Geschichte des Science-Fiction-Films. Nicht wegzudenken aus der Geschichte des deutschen Films. Man könnte sagen, was Citizen Kane für den amerikanischen Film ist, was die Sieben Samurai für den japanischen Film ist, das ist Metropolis im Grunde für den Deutschen. Und vor allen Dingen hat dieser Film auch eine gewisse Message, die, sage ich jetzt mal, zu der Zeit nicht üblich war. Nicht nur, dass er dann auch noch die Science-Fiction-Elemente, sage ich jetzt mal, gefestigt hat und einen Maßstab für... Ich meine, selbst heute noch wird sich ja noch an Metropolis orientiert. Ich meine, allein die Effekte und Handarbeit, wie das Ganze inszeniert wurde, im Detail, mit diesen Miniaturen, das war ja dann wirklich noch prägend bis in die späten 80ern, wenn man das mal so sieht. Ich würde sagen, der stilistische Einfluss hält sich bis heute. Ein ganz bekanntes Beispiel ist C-3PO, der ja bewusst von der Form her an den Maschinenmenschen orientiert wurde. Also der Film ist vor allem unglaublich beeindruckend anzusehen. Wenn man wirklich denkt, der ist in den 20ern rausgekommen, in den 1920ern. Was das für Kulissen sind, was da wie viel Feinarbeit da drin steckt und vor allem, wie beeindruckend Metropolis doch aussieht. Es ist, und wir sind auch unglaublich glücklich, dass wir überhaupt in der Lage sind, diesen Film in Gänze sehen zu dürfen, weil lange galten ja weite Teile des Films als verschollen. Es musste immer irgendwo was ausgegraben werden, was restauriert werden. Ich weiß noch, 2010 wurden tatsächlich in Argentinien 11 fehlende Szenen des Films gefunden. Sie mussten aufwendig restauriert werden. Und ich erinnere mich noch, dass Arte damals tatsächlich Metropolis zum allerersten Mal restauriert und in voller Länge gezeigt hat. Und das ist tatsächlich eins dieser Momente gewesen, wo ich vor dem Fernseher saß und dachte, gerade sehe ich was Besonderes. Das ist nicht selbstverständlich, was ich hier gerade habe. Und das ist tatsächlich ein großer Moment der Filmgeschichte, insbesondere der deutschen Filmgeschichte. Und wir müssen mal überlegen, damals war es ja noch nicht möglich, Filme auf eine gewisse Art und Weise zu vertonen, dass man die Schauspieler sprechen gehört hat. Wir reden hier wirklich von einem Stummfilm, der geht, ich weiß jetzt nicht, in der neuen Fassung, ich glaube fast 3 Stunden, habe ich das richtig auf dem Schirm? Ich glaube ja. Und vor allen Dingen über diese Laufzeit, was man da für Bilder geschaffen hat. Ich meine, du hast ja nicht nur, sage ich jetzt mal, die ganzen Maschinen, die ganzen, das mit dem Flugschiff, die Stadt, die, sage ich jetzt mal, auch noch heute, wenn man das kolorieren würde, es würde heute noch gut aussehen. Und vor allen Dingen diese Choreografie, die dann, sage ich jetzt mal, die Menschen unter der Stadt während der Arbeit von sich geben. Also das ist eine Performance auch, das kann sich heute noch sehen lassen. Es fühlt sich einfach gut an als Zuschauer. Vor allem ist Metropolis auch ein Zeitzeugnis. Ich glaube, der Film hätte zu einer anderen historischen Zeit in der Form gar nicht entstehen können, weil da ist wirklich noch so, wenn man versuchen will, nachzuvollziehen, was die Leute in Weimar beschäftigt hat, was einen Fritz Lang beschäftigt hat, weil du hast es eben schon angesprochen, da werden große soziale Thematiken angesprochen, also tatsächlich die fortschreitende Industrialisierung und dass die Reichen immer reicher werden und die Arbeiter quasi für die Reichen arbeiten müssen, aber in ihrer eigenen niederen sozialen Klasse da verharren und dieser Klassenkonflikt, das kommt da alles zum Tragen, das fließt da alles mit rein und es hat halt auch ein bisschen Foreshadowing-Politisches, kann man sagen, weil Fritz Lang beschäftigt sich halt auch mit den politischen Strömungen der Zeit, mit den aufkommenden Kommunisten, vor allem mit den aufkommenden Faschisten. Und da wird tatsächlich in diesen Sci-Fi-Rahmen ein sozialer Kommentar reingesteckt, der unglaublich viel Aufschluss darüber gibt, wie tatsächlich die Leute in der Weimarer Zeit ja gedacht haben, was da politisch los war. Es lässt einen nicht wirklich los, weißt du? Man spürt es. Ja, vor allen Dingen, er hat es ja vor allen Dingen so inszeniert, dass dir das nicht so ins Gesicht gedrückt wird, sondern er hat es so verpackt, dass du wirklich dann im Laufe des Filmes auch anfängst nachzudenken. Es ist ja dann auch so, es ist ja quasi eine Art Aufstand, die in diesem Film erzählt wird und vor allen Dingen auch diese soziale Ungerechtigkeit auch darstellt. Und das ist so das Einmalige, also ich habe das in Sachen Stummfilme so jetzt noch nicht gesehen gehabt. Also ich muss zugeben, ich habe in meinem Leben auch schon, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe, viele Stummfilme, viele Klassiker gesehen. Aber ich muss sagen, für mich besonders als Mensch, der ein großes Herz für Science Fiction hat, allein mit diesem Maschinenmensch Maria, der wo sie dann diese Lichtsonden drumherum gemacht haben, die dann also die Lichtstrahlen, die Elektrizität, damit da überhaupt Leben entstehen kann. Das sind Effekte, also da sage ich, jeder, der einen Science-Fiction-Film produziert, muss diesen Film gesehen haben, um ein Gespür dafür zu haben, was, sage ich jetzt mal, eine gewisse Technologie und in Kombination mit Effekten ausmacht, dass man das so inszeniert, dass du da wirklich als Zuschauer gefesselt wirst. Und ich finde, man muss immer so eine gewisse, ich meine, damals hat man noch nicht von gesprochen, aber so dieser Steampunk-Stil, der hat sich ja, ich meine, wir würden darüber nicht reden, wenn es diesen Film nicht geben würde. Ja, und ich sagte schon, das ist vielleicht der deutsche Film schlechthin. Das Dominostein, das wirklich alles in sich zusammenkrachen lässt, wenn man es jetzt rauszieht. Und es ist so unendlich schade, dass es so etwas heutzutage in deutschen Filmen nicht mehr gibt. Es gibt keinen deutschen Genrefilm mehr, keine deutsche Science-Fiction, deutscher Horror nur sehr selten. Und ja, das liegt auch an der Filmförderung, der deutschen Filmförderung, die gerne mal hochnäsig sagten, Sci-Fi-Horror, das ist ja nicht wirklich Kunst, das müssen wir ja nicht wirklich produzieren, das brauchen wir nicht mit zu finanzieren. Metropolis ist ein Science-Fiction-Film. Das ist immer noch Genrefilm und trotzdem ist es auch Arthouse. Trotzdem steckt da immer noch sozialer Kommentar mit drin. Und es ist auf jeden Fall ein sehr wertvoller Film, ein Meilenstein der Kinogeschichte und ein kleiner Appell an die Filmförderung. Seid nicht so borniert, vor allem mit dem, was produziert gehört und was nicht. Deutschland könnte viel vielseitigeres Kino haben, viel besseres Kino, das mit den europäischen Nachbarn standhält, wenn es halt heutzutage mehr gäbe als Drama und Komödie und das war's. Und Krimi. Ja, aber das ist ja dann wieder mal von den Fernsehanstalten finanziert. Aber im Kino kommen halt nur die zwei Dinge raus. Und es ist schade. Ich wünschte mir, es gäbe wieder deutsche Science-Fiction, weil im momentanen Zustand ist es fragwürdig, ob da tatsächlich irgendwo ein Fritz Lang hätte auftauchen können, der sagt, ich drehe ein Sci-Fi-Epos, das hätte die Filmförderung heute nicht mitgemacht. Und es ist unglaublich traurig, es ist ein Trauerspiel. Dadurch ist Metropolis umso wertvoller, umso größer, umso wichtiger auch. Vor allen Dingen, er ist in seiner kompletten Machart einzigartig und, wie wir schon festgestellt haben, ein Meilenstein für die kommenden Generationen und für jeder, ich kann es echt nur wiederholen, jeder Filmmacher, der irgendwie versucht, ein Gespür für Science-Fiction zu bekommen, der muss diesen Film gesehen haben. Kein Wenn und Aber. Gut, jetzt fällt es mir natürlich schwierig, nach diesem Meilenstein der Filmgeschichte zu einem Film zu kommen, der, sage ich jetzt mal, in eine komplett andere Richtung geht. Ein Film aus den 90ern. Ein Film, der nicht nur Action, nicht nur Crime ist, sondern auch zugleich Comedy. Ein Film von Peter Torwart. Er spielt im Ruhrgebiet. Weißt du schon, von welchem Film ich spreche? Ich habe zwei in der Auswahl, die es sein können. Also einer von beiden. Es ist ein Film aus den 90ern und für mich ein Muss, den hier in dieser Runde, in dieser Liste zu nennen. Es ist Bang, Boom, Bang. Ein todsicheres Ding aus dem Jahr 1999. Und warum nenne ich diesen Film? Hier haben wir einen Film, wie schon eben gesagt, der so viel vereint und einfach nur Spaß macht. Er ist jetzt vielleicht nicht der cineastischste Film. Hat nicht die beste Inszenierung. Er hat nicht die geilsten Dialoge. Er hat einfach nur eine gewisse Cheesiness. Er umfasst aber auch gleichzeitig das, was in den 80ern und 90ern Action-Kino ausgemacht hat. Und das hat man dann versucht, mit einem deutschen Cast umzusetzen. Und man hat das, ich will jetzt nicht sagen brillant gemacht, aber man hat es authentisch und sympathisch gemacht. Hast du den Film schon mal gesehen? Ja, ich habe ihn tatsächlich gesehen. Weil ihr habt ja auch wirklich so alles, was in Sachen Film und Serien in den 90ern in Deutschland Rang und Namen hat. Ihr habt in dem Film einen Oliver Korytke, ihr habt in dem Film einen Ralf Richter, ihr habt einen dem mittlerweile verstorbenen Dieter Krebs und vor allen Dingen Martin Semmelrogge in typischer Manier. Hier, da sind so viele drin. Man sieht natürlich auch in diversen Nebenrollen, sieht man dann auch auch zum Beispiel in Til Schweiger seht ihr. Ihr seht natürlich auch in einer Mini-Rolle als Pornoregisseur seht ihr Ingolf Lück. Also dieser Film ist sowas von 90er Ruhrgebiet. Und hier geht es quasi um, wie soll man sagen, also was man aus amerikanischen Action-Comedy aus den 90ern kennt. Hier hat man das wirklich umgesetzt. Hier geht es natürlich auch darum, dass man ein krummes Ding dreht. Hier geht es natürlich darum, um Erpressung. Hier geht es darin, dass jemand auf die schiefe Bahn geraten ist. Und das alles umfasst dieser Film. Und ich finde, man hat das so authentisch in die Szenerie gesetzt. Also, mir machen diese ganzen cheesy Dialoge in dem Film, also man muss einfach sagen, der Film ist einfach cheesy, aber er macht auch zugleich, macht er das so, wie er es macht, macht er das auch in jeder Art und Weise richtig. Also insbesondere Oliver Korytke, ich glaube, der hat hier in diesem Film die Rolle seines Lebens gespielt. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest. Ich sehe das Ganze ein bisschen kritischer als du. Okay. Ich habe Bang Boom Bang, wie gesagt, gesehen. Ich weiß, dass ich ihn irgendwie nicht so berauschend fand. Und ich weiß, dafür werde ich jetzt in den Kommentaren eine draufkriegen. Aber ich finde tatsächlich, dass in dieser Zeit, Ende der 90er in Deutschland, es so ein Ding gab, von wegen, wir müssen unbedingt Tarantino kopieren. Wir müssen unbedingt einen deutschen Tarantino rausbringen. Und da gab es halt mehrere Vertreter. Ich sagte eben, ich hatte zwei im Blickfeld. Also ich dachte, du würdest entweder über Bang Boom Bang reden, ja, oder über Knocking on Heaven's Door. Diese Filme sind alle eigentlich von der Grundkonsistenz sehr ähnlich, finde ich. Und ja, es sind Kultfilme, aber tatsächlich, wenn da dieser zeitliche Abstand sich da eingestellt hat, ich habe da schon nicht mehr so den Bezug zu. Und ich weiß, das ist jetzt sehr, ich will nicht sagen eingebildet, aber quasi das, ich will jetzt nicht hier wie jemand da sitzt, der sagt, nein, ich habe keinen Spaß, das ist kein Arthouse, das ist nicht niveauvoll, dieser Film hat keinen Platz auf meinem Bildschirm. Ich bin niemand, der so denkt, ich bin niemand, der das sagen würde, aber ja, er ist leider ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich meine, man kann es auch verstehen. Ich meine, dieser Film ist einfach, wie du schon sagtest, man hat versucht, sich aus einem Quentin Tarantino-Film einiges abzukupfern, aber dann noch versucht, den Standort Ruhrgebiet mit seinen cheesy Dialogen festzuhalten. Und ich persönlich habe an diesem Film immer noch Spaß. Und vor allen Dingen hier im Ruhrgebiet läuft er immer noch im Kino. Und der Film kam 1999 raus, weil das Ding ist einfach, für die Region ist es ein Kultstatus. Für meines Erachtens, wenn man deutsche Filmproduktionen aus den 90ern nennt, muss man über Bang Boom Bang sprechen. Denn ich finde, das ist so, ja, man hat den Zeitgeist festgehalten, weil da sind viele cheesy Dialoge und für manche mögen manche Szenen auch cringe sein, weil hier wird dann zum Beispiel, wie schon eben erwähnt, während eines Drehs eines Pornos wird hier dann kurz was gezeigt und dann wird dann auch gezeigt, diese typischen Jogginganzugträger. Ich meine, in dem Fall hat ja dann auch hier Ralf Richter hat ja dann auch eine typische Rolle als Kalle Grabowski. Das sind so Abziehbilder von 90er-Charakteren, wie sie im Ruhrgebiet tatsächlich existiert haben. Und das ist für mich persönlich ist es immer noch ein Film, der mich unterhält. Ich sage auf keinen Fall, dass dies ein cineastisches Meisterwerk ist. Da würde ich mich für selber schlagen. Aber ich habe immer noch Spaß an diesem Film. Und es gibt wenig Vergleichbares in den 90ern. Ja, wir haben schon eben festgestellt, es gab viele Tarantino-Rip-Offs aus deutschen Landen. Hier kann man sich drüber streiten, wie sehr man sich daran inspiriert hat. Aber mir machen diese Charaktere in dem Film Spaß. Und für mich ist immer, wenn ich an Oliver Korytke denke, denke ich an diesen Film, weil ich glaube, ohne diesen Film wäre der so ein bisschen untergegangen in der Filmlandschaft, auch wenn er später in anderen Produktionen mitgespielt hat. Aber ich glaube, hier hatte er seinen größten Leinwandauftritt. Ich denke gar nicht an Oliver Korytke, möchte ich jetzt kurz einwerfen. Du denkst eher an Martin Semmelrock als Schlucke. Man kann eigentlich sagen, im Grunde ist das Manta Manta mit Knarren, wenn man böse sein will. Aber also es ist tatsächlich, es tritt halt diesen deutschen, dieses deutsche kultige, das Kultkomödienhafte aus Deutschland trifft dann halt tatsächlich auf diesen Tarantino-Einfluss und dann entsteht halt so ein Ding, das unglaublich 90er ist in seiner Essenz. Und ich kann verstehen, wenn Leute den Film mögen. Ich kann es auch verstehen, wenn Leute wie ich nicht mehr ganz so beeindruckt sind davon. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Ruhrgebiet-Ding. Wer weiß. Ja, aber wir können jetzt natürlich gerne von Bang Boom Bang wegkommen. Wir können uns jetzt mal einen weiteren Film aus deiner Liste widmen. Es wird niveauvoll, wenn man einen Blick auf die deutsche Filmgeschichte wirft. Was da immer so für kleine Sparten, für kleine Genres, kleine Ähren es da gibt. Wenn man sich tatsächlich in einen Aspekt aus der deutschen Filmkultur so verliebt, dass man quasi mit Handkuss ein Film schafft, das eine einzige Hommage an vergangene Zeiten ist. Wenn da sehr viel Leidenschaft in so einem Film drin steckt, darf man dann noch wirklich kritisch sein, wenn ich sage, dass Der Wichser tatsächlich heute noch ein witziger, gelungener deutscher Film ist. Interessante Wahl, muss ich tatsächlich sagen. Ich finde, dass Der Wichser ein unterhaltsamer Film ist, aber ich persönlich fand, also gut, du kannst jetzt natürlich gleich deine Eindrücke von Dem Wichser fortgeben, aber ich finde, Kalkofe hat, sage ich jetzt mal, schon besseren Humor bewiesen. Also nicht, dass ich diesen Film nicht unterhaltsam finde, aber ich kann mit dem Humor, jetzt werde ich mir ein paar Feinde machen, ich kann mit dem Humor aus dem Film Der Wichser nicht sonderlich viel anfangen. Es ist Jahre her, dass ich den Film gesehen habe. Ich habe den Film gesehen, wirklich als er rauskam. Das war, keine Ahnung, 2008. Und ich denke, ich würde ihn heute nicht mehr so gut finden wie damals. Aber es gibt ein paar Sachen an dem Film, die ich ihm halt zugute halten muss. Weil du merkst wirklich, hier haben sich Oliver Kalkofe, Bastian Pastewka und Oliver Welke zusammengesetzt. Es ist quasi wie wenn Mel Brooks einen Film über Edgar Wallace gedreht hätte. Ein bisschen plumper, es ist nicht ganz Mel Brooks, aber es steckt halt Liebe drin, weil da sind tatsächlich die Leute, die haben sich mit dem Source Material auseinandergesetzt und sie wollten halt diese alten Zeiten nochmal ein bisschen aufleben lassen. Und tatsächlich haben sie alles, was zu der Zeit die Crème de la Crème der deutschen Comedy war, auch für diesen Film zusammengetrommelt. Also da ist jeder drin, wirklich jeder, kann man sagen. Von Anke Engelke bis hin zu Günther Jauch in einem Cameo. Thomas Fritsch, der großartige Thomas Fritsch. Ich halte dem Film zugute, dass man nicht einfach sagt, oh, okay, wir nehmen jetzt hier irgendeine Weltraumserie aus den 60ern und machen jeden Charakter schwul und der ganze Film ist dann Peniswitze und Till Schweiger als Han Solo. Ich denke jetzt an keinen bestimmten Film. Aber, sondern, dass da tatsächlich Leute hingesetzt haben, die wirklich, wirklich das lieben, was sie parodieren. Und dass alle da zusammenkommen und halt so einen Film auf die Leinwand bringen, der nicht immer unbedingt niveauvoll ist, der bei weitem kein Meisterwerk ist, bei weitem nicht an Metropolis reinreicht. Aber es ist ein Film, der Spaß macht und bei dem ich halt schätze, was da alles mit reingeflossen ist und was da auch alles für liebevolle Referenzen drin eingebaut worden sind. Und ja, es ist ein Film, den würde ich wahrscheinlich auch wiedersehen. Und ich schätze sowohl Oliver Kalkofe als auch Bastian Pastewka unglaublich sehr. Ist das deren bestes Werk? Wahrscheinlich nicht. Aber es hat eine Daseinsberechtigung und zumindest eher als andere deutschen Parodiefilme. Und ja, er ist irgendwo was Eigenes. Er hat seinen Charme. Das kann man auf keinen Fall dem Film absprechen. Also es ist wirklich eine einmalige Hommage an Edgar Wallace. Ich meine, das hat ja damals Otto Waalkes schon versucht in seiner Zeit. Aber ich glaube, Kalkofe und Bastian Pastewka in Kombination mit Oliver Welke haben hier was geschaffen, was, sage ich jetzt mal, so nicht nochmal nachzumachen ist. Vor allem, wer Bastian Pastewkas Serie Pastewka kennt, der weiß auch, dass das wirklich totale Edgar Wallace-Nerds sind, kann man fast schon sagen. Dass sie da tatsächlich die Filme immer wieder ansehen und da total begeistert von sind und daraus halt tatsächlich gesagt haben, wir müssten eigentlich mal unseren eigenen Film schreiben. Und es fängt halt schon los, wenn der Film losgeht und du hörst, hallo, hier spricht Edgar Wallace, sein Nachbar. Und da, es ist halt nicht nur die Referenz an Hallo, hier spricht Edgar Wallace, wie er oft seine Filme eingeleitet hat, sondern auch noch an Löwenzahn, weil es von Nachbar Paschulke gesprochen wird. Und da hast du halt schon so einen cleveren, liebevollen Doppelgag drin, weißt du? Und ja, ich schätze das. Ich kann dem Film nicht böse sein. Da kann man auch mal ein Auge zudrücken, auch wenn er eigentlich noch ein paar Stufen unter Bang Boom Bang ist, den du ja eben genannt hast. Sollen wir mal so festhalten, dass der deutsche Film in den letzten Jahren, also mal ab den, ich würde jetzt schon sagen, 70ern an, dass der deutsche Film sehr comedy-lastig war? Ja, einfach weil es sich verkauft ohne Ende. Die Leute, die wirklich Geld machen können, wo dann auch die Filmförderung hingeht und sagt, ja, okay, wir finanzieren dir das, weil ich weiß, wir kriegen die Kohle wieder. Ja, das sind halt alles die Comedy-Leute. Wenn du halt immer siehst, wer die Mega-Seller des deutschen Kinos sind, beziehungsweise waren, angefangen in den 70ern bei Rudi Carrell und was weiß ich alles, dann Otto Waalkes hat mit jedem seiner Otto-Filme tatsächlich an der Kinokasse abgeräumt. Dann gab es Michael Bulli, Herbig, Till Schweiger, Matthias Schweighöfer, bis hin zu Elias Mbarek. Das sind ja alles Leute, die sich vor allem in Komödien profilieren. Es ist tatsächlich so ein Überfluss da, dass viele Leute gerade wegen dieser Komödien verständlicherweise genervt sind. Aber es gibt halt, wie gesagt, tatsächlich manchmal sowas wie Der Wichser, wo dann tatsächlich noch Liebe zum Detail drinsteckt und wo man nicht mehr sagen kann, ja, okay, das sind halt berühmte, lustige Leute und die machen es für die Kohle. Was will man eigentlich mehr von einer Edgar Wallace-Hommage? Und ja, im Ausland wird sich natürlich nicht alles übersetzen lassen, weil es ist tatsächlich auch irgendwo sehr spezifisch Deutschland Mitte der 2000er. Wenn da Witze über Dieter Bohlen gerissen werden, ich glaube nicht, dass man dann in Frankreich noch drüber lachen wird. Für Leute, die damals gerne ProSieben und Sat.1 Comedy geguckt haben, ist der Film schon richtig. Ich würde sagen, da wir jetzt über einen etwas witzigeren Film gesprochen haben, reden wir doch mal über einen etwas ernsteren Film. Der spielt in den frühen 70er Jahren. Und hierbei handelt es sich um einen Film, der ausschließlich eine TV-Produktion war, produziert in Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen Rundfunk und der ARD. Ich habe mir hier rausgesucht Das Millionenspiel. Hier hat man sich die Idee genommen und vor allen Dingen, was so einzigartig ist, hier sieht man Dieter Thomas Heck in einem Film. Wer, glaube ich, in den 70er Jahren sich ein bisschen mit Musik beschäftigt hat, der wird ihm ein Begriff sein. Hier sieht man quasi eine, ja, wie soll man sagen, eine TV-Show. Und es geht darum, dass dann eben halt so drei Killer beauftragt werden und die müssen dann den Hauptprotagonisten, ich weiß gar nicht, ich glaube Bernhard heißt der Hauptprotagonist, und die müssen den schnappen. Und wenn Bernhard überlebt, dann gewinnt er 1 Million Mark. Und das ist, da sind tatsächlich für die damalige Zeit einzigartig. Hier hat man in einem deutschen Film Thriller-Elemente. Und das Interessante, das wirklich verdammt Interessante, hier sieht man Dieter Hallervorden, also man muss das sich auf der Zunge zergehen lassen, Dieter Hallervorden als einer der Bösewichte, also die, das sind so, also die drei nennen sich die Köhlerbande und die Köhlerbande müssen eben halt den Bernhard eben halt schnappen und erschießen, damit die die Millionen bekommen und nicht der Bernhard. Und Dieter Hallervorden in einer ernsten Rolle zu sehen als Antagonist, das ist so interessant. Vor allen Dingen, man hat das wirklich auch so aufgezogen. Man hat da wirklich ein echtes Studio mit, ich meine, das spielt ja in den 70er Jahren und man hat natürlich dementsprechend das Setting, wie dann eben halt die Polizeiautos aufgebaut sind. Und man hat hier so ein Katz-und-Maus-Spiel. Das ist für den deutschen Film einzigartig. Und man hat da natürlich auch so diese Gesellschaftskritik drin, dass dann natürlich alle vor dem Fernseher sitzen und diese Verfolgungsjagd sehen und dabei geht es da um Leben und Tod, weil wenn die Köhlerbande den Bernhard erschießt, dann ist der Bernhard tot und alle schauen da gespannt zu und schließen Wetten ab. Da steckt so viel drin in diesem Film und ich finde, das ist ein Ding, der ist so einzigartig, also den kann ich euch echt nur ans Herz legen, wenn ihr mal eine deutsche, er rühmt sich auch damit, es ist quasi die deutsche Antwort auf Running Man, wobei Running Man 15 Jahre später rauskam. 15 Jahre später. Mehr raus. Sogar, ich glaube 17. Warte mal, Running Man kam, jetzt muss ich mal selber überlegen. Ich meine, es war 87, oder? Jetzt muss ich mal selber überlegen. Tatsächlich kam Running Man 87 raus. Ha. Deswegen kann man gar nicht von einer deutschen Antwort sprechen. Das wäre nämlich mein Einwand gewesen. Eigentlich, jetzt wo du mich drauf aufmerksam gemacht hast, aber man kann ja, weil Running Man ist ja quasi eine Adoption, eine lose Adoption von einer Stephen King-Geschichte, aber man, diese Filme haben verdammt viel Ähnlichkeit. Jetzt Running Man hat natürlich viel, sag ich jetzt mal, amerikanischere Effekte, so nenne ich das jetzt einfach mal. Das hat natürlich das Millionenspiel nicht, aber ich finde diese Intensität, die man hier auf die Leinwand gebracht hat, vor allen Dingen für die damalige Zeit, das ist einzigartig. Also das ist kein Film, der ich meines Wissens in den Kinosälen gezeigt wurde. Das war ein Fernsehfilm. Diese Produktion hat viel Geld gekostet. Du hast hier Science-Fiction-Elemente drin und das für einen deutschen Film aus den 70er Jahren, für eine Fernsehproduktion in Kombination mit Thriller-Elementen, zusätzlich mit dieser Gesellschaftskritik, die da drin steckt. Also das ist ein Film, wenn ihr davon noch nie was gehört habt, schaut euch das unbedingt mal an, das Millionenspiel. Also vor allen Dingen, ich denke mal, ich habe euch jetzt neugierig gemacht wegen Dieter Hallervorden als Bösewicht. Das ist einzigartig. Also du hattest mich tatsächlich eher mit Dieter Thomas Heck. Also, weil den habe ich noch nie als Schauspieler erlebt. Naja, er spielt halt auch einen Fernsehmoderator und er moderiert diese Show. Er moderiert halt das Millionenspiel und er kommentiert dann eben halt auch die ganze Zeit die Szenen, wenn dann zum Beispiel die versuchen mit einer Maschinenpistole den Bernhard zu erschießen aus dem Flugzeug heraus und dann gibt's natürlich auch Verfolgungsjagd mit dem Auto und Dieter Thomas Heck moderiert das halt alles. Also das Millionenspiel ist auf jeden Fall ein Film, der unterhält. Auch wenn er nur in Anführungszeichen eine TV-Produktion gewesen ist. Ja, du hast eben The Running Man genannt. Das ist natürlich eine Art Film, die hat es immer wieder gegeben. Von Rollerball über Running Man bis hin zu Hunger Games, Black Mirror. Die böse Fernsehshow, die böse Gameshow ist ja eigentlich für uns nichts Neues. Das Millionenspiel kam vor all diesen amerikanischen Beispielen raus. Und es ist da tatsächlich eine ganz frühe Variante dieses Plots, eine ganz frühe Auseinandersetzung mit dem Thema Game Show. Ich habe den Film nicht gesehen, wie man mir, glaube ich, angemerkt hat, aber ich hatte schon von ihm gehört. Du hast mich unglaublich auf den Film angefixt, also das ist dir schon mal gelungen. Und ja, eigentlich so die 70er, das war so die zweite größte Hochphase des deutschen Films. Also ne, das ist halt so die Zeit, in der Leute wie Rainer Werner Fassbinder und Werner Herzog unterwegs waren, dass da tatsächlich ein guter Fernsehfilm rausgekommen ist. Wenig verwunderlich. Ich kann mir auch durchaus Dieter Hallervorden als Bösewicht vorstellen. Glaub's mir oder nicht, weil er zeigt ja auch in letzter Zeit immer wieder mal gerne, dass er durchaus sich als ernsten Schauspieler sieht und als solcher auch überzeugen kann. Ich denke schon, dass wir ihn hier nicht quasi Palim, Palim, ich hätte gerne eine Flasche Pommes frites sagen hören ich werden. Ich muss aber hier einwerfen, also Dieter Hallervorden hat jetzt hier nicht also er glänzt jetzt nicht mit Dialogen, sondern einfach nur mit Acting. Und wie gesagt, er ist nicht die Hauptrolle, er ist einer der Antagonisten. Und aber er passt zu dieser Rolle unglaublich gut. Und ich kann mich jetzt nicht erinnern, Dieter Hallervorden mal so woanders gesehen zu haben. Und das alleine schon ist für mich ein Grund, dass man sich diesen Film mal anschauen sollte. Huli, hast du nicht Til Schweigers Honig im Kopf gesehen? Ja, aber da geht es in eine andere Richtung. Was, du hast den echt gesehen? Ja. Okay. Ja, gut, ich meine, da ich ein großer Freund von Didi Hallervorden bin, zumindest von seiner schauspielerischen Leistung. Von anderen gut, dass Sachen, du da differenziert hast. Von anderen Sachen reden wir jetzt hier an dieser Stelle nicht, weil sonst geht's in eine politische Richtung, da wollen wir jetzt nicht rein. Es war doch gerade schon Bundestagswahl. Ja, auf jeden Fall schließen wir das jetzt mal ab. Das Millionenspiel, eine TV-Produktion, die in seiner Machart einzigartig ist. Aber Lotso, du darfst uns jetzt gerne mal von einem Film erzählen, der ja noch bei dir auf der Liste steht. Mein nächster Film ist tatsächlich ein einzigartiges Filmerlebnis und werde an dieser Stelle auch schon spoilern. Im Grunde wird das eine Doppelmensch. Also ich schummle hier wahrscheinlich auch ein bisschen, weil ich finde, es gibt einen Begleitfilm, den man dazu immer sehen sollte, aber dazu später mehr. Huli, wie definierst du Wahnsinn? Wahnsinn definiere ich, dass etwas in einem unerklärlichen Ausmaß gerät. Es kann eine Aktion sein, die einen Mensch bringt. Es kann eine Vorstellungskraft sein, die sich in irgendeiner Aktion umsetzt. Also Wahnsinn definiere ich als etwas Unbegreifliches. Wenn du die Schlagworte hast, Wahnsinn und deutscher Film hast, an wen denkst du? Dann denke ich tatsächlich an Klaus Kinski. Du Arschloch! Was fällt dir eigentlich ein? Klaus Kinski. Zu Recht einer der großen deutschen Schauspieler, wie ich finde. Wir reden in einem Film über einen Film, in dem Klaus Kinski versucht, ein Opernhaus im brasilianischen Regenwald zu erbauen. Weißt du, welchen ich meine? Ja, du redest von Fitzcarraldo. Fitzcarraldo von Werner Herzog. Ich muss sagen, ich bin durchaus ein Freund, vielleicht sogar Fan von Werner Herzog, weil Werner Herzog hat was Einzigartiges. Wenn man Werner Herzogs Filme sieht, man merkt schon, das ist ein nachdenklicher Mensch, vor allem ein Mensch, der die Natur fürchtet, der quasi die Welt aufnimmt und sich wirklich selbstbewusst macht und somit auch dem Zuschauer in seinen Film bewusst macht, das Gewaltige, was die Natur dem Menschen zu bieten hat. Und Fitzcarraldo ist jetzt nicht Aguirre, aber es sind halt diese wiederkehrenden Themen von Leuten, die versuchen, der Natur den Kampf anzusagen und verlieren, weil die Natur stärker ist. Und Fitzcarraldo ist für mich eine Manifestation von Wahnsinn. Einerseits, weil du Klaus Kinski hast, als jemand, der besessen ist, mitten im Amazonas ein Opernhaus zu errichten, wo vermutlich jemals hingehen wird, aber er hat diese Vision von diesem Opernhaus und er setzt alles daran, diese zu verwirklichen. Und da geht er auf ein Schiff und er transportiert die ganzen Bauteile dafür auf einem kleinen Kahn über den Amazonas und an einer Stelle geht's halt nicht weiter. Und die Frage ist jetzt, weil da ein Berg quasi im Weg steht. Und die Frage ist, wie transportieren, was machen wir jetzt, wir müssen mit dem Schiff, mit dem Boot auf die andere Seite. Und es wird halt vorgeschlagen, ja, wir graben einen Tunnel durch den Berg, aber Klaus Kinski sagt, nein, wir werden dieses Schiff über den Berg ziehen. Und er glaubt das, wenn er sagt, wir werden das Schiff über diesen Berg ziehen. Du merkst wirklich, der Charakter glaubt das. Und auch wenn Klaus Kinski durchdreht, und das ist halt das, wofür er bekannt ist, und was auch wunderbar in die Filme von Werner Herzog hereinpasst. Also die beiden sind da halt quasi tatsächlich ein Team, das passt wie Arsch auf Eimer, kann man sagen. Bei Werner Herzog, weil er halt ein unglaublich ängstlicher Mensch, ein unglaublich nachdenklicher Mensch ist, und Klaus Kinski, weil er halt in der Lage ist, tatsächlich diesen Wahnsinn mimisch auf der Leinwand darzustellen. Klaus Kinski ist ja auch dafür bekannt, dass er in seiner, ja, wie soll man Klaus Kinski umschreiben? Er hat nicht nur, kann man da sagen, das sind cholerische Anfälle? Er fällt ja schon. Definitiv, er ist Choleriker gewesen. Also, das waren ja schon Tobsuchtsanfälle, wenn du Kinski auf die Palme gebracht hast. Klaus Kinski ist kein Mensch gewesen, mit dem es einfach war zu arbeiten. Ich glaube, in der ganzen Filmgeschichte kann ich mir keinen Schauspieler vorstellen, der mir als Regisseur unangenehmer wäre als Klaus Kinski. Einfach weil er unglaublich eigen war, weil er selbst ein unglaublich wahnsinniger Charakter war. Und da kommt quasi der Begleitfilm ins Spiel, den ich zu empfehlen habe. Es ist nämlich die Dokumentation von Werner Herzog, Mein bester Feind, Klaus Kinski. Da wurde dann auch schön, also nur um das mal kurz anzuschneiden, da wurde dann auch, sage ich jetzt mal, was zwischen den Szenen tatsächlich passiert ist, und da gab es dann auch Signale der Statisten, die in diesem Film mitgewirkt haben, dass Kinski überhaupt diesen Ort lebend verlassen hat, grenzt schon an ein Wunder. Wenn man sich den Film ansieht, der ist unglaublich interessant. Einfach, weil er erstens einen Einblick gibt in, nicht in Klaus Kinski, sondern in Werner Herzog und wie er Klaus Kinski erlebt hat. In die Arbeitsbeziehung der beiden, die schon immer schwierig war. Und wo man sich auch irgendwann fragen muss, warum hat Werner Herzog nach Aguirre nochmal mit Klaus Kinski gearbeitet? Und nach Wojciech und nach Fitzcarraldo und nach Nosferatu und Cobra Verde. Warum haben die beiden immer wieder zusammengearbeitet? Und da kommt tatsächlich dieses Freundschaft-Feindschaft-Verhältnis wunderbar raus. Und auch, was für ein Albtraum der Dreh dieses Films war. Denn Fitzcarraldo, die Geschichte eines Wahnsinnigen, der einen Berg, der ein Schiff über den Berg ziehen will, ist teilweise eigentlich schon metaphorisch für das, was hinter der Kamera passiert ist. Nämlich dieser wahnsinnige Werner Herzog, der mit Klaus Kinski in den Amazonas fährt und tatsächlich versuchen will, für den Film diesen Schiff über den Berg zu ziehen, was auch nicht einfach war. Und dann arbeiten sie mit Indios zusammen. Und die Filme sollte man wirklich im Doppelpack ansehen. Einerseits Fitzcarraldo, weil es ein unglaublich beeindruckender Film ist, ein unglaublich tragischer Film und vor allem ein Film, der im Gedächtnis bleibt. Das ist tatsächlich ein Film, wo ich nachher sagen konnte, boah, Werner Herzog, es gibt tatsächlich noch Leute im deutschen Film, die können was, und es ist auch nicht richtig, immer so ein bisschen auf den deutschen Film rumzuhacken. Und es gibt dann halt die Hintergrundgeschichte, wo die ähnlich bekloppt ist wie die Entstehungsgeschichte von Apocalypse Now, wo Leute quasi im Dschungel sind und versuchen, einen Film auf die Beine zu stellen, und alles geht schief. Es ist ein Wunder, dass Klaus Kinski diesen Dreh überlebt hat. Da hast du recht, der Ausschnitt, wo Klaus Kinski halt diesen Wutanfall am Set hat und wie Werner Herzog dann davon berichtet, dass die Indios ihm angeboten haben, Klaus Kinski für ihn umzubringen. Das ist legendär, das kennt im Grunde jeder, der Zugang zu YouTube hat. Aber ich kann tatsächlich auch empfehlen, da den Film drumherum anzusehen, nämlich diese Dokumentation Mein bester Feind. Das ist ein unglaublich starkes Doppelpack. Einerseits wirklich Fitzcarraldo zu sehen und dann noch mal zu sehen, eigentlich noch mal dieselbe Geschichte, nur ein bisschen anders, indem man diese Doku zur Entstehung des Films sieht. Auf jeden Fall auch man muss ja auch mal überlegen von der ganzen authentischen Kulisse, die Werner Herzog da geschaffen hat, weil er ist ja wirklich da hingefahren und hat das Ganze dort gespielt. Da ist ja jetzt nicht irgendwie, dass er nachträglich noch irgendwie was in Deutschland gedreht hat. Nein, das ist wirklich alles dort gedreht worden und das macht diesen Film auch, sage ich jetzt mal, herausstechend, weil nicht viele deutsche Filmproduktionen haben, sage ich jetzt mal, in der Art und Weise zu der Zeit im Ausland produziert. Ja, es ist alles echt. Wenn Werner Herzog sagt, ich drehe einen Film über die Natur da und da, dann packt er sich Klaus Kinski und fährt mit einer Filmcrew dahin und ist auf Indios angewiesen und er setzt sich da allen möglichen Fieberkrankheiten aus und den Gefahren des Dschungels. Und sie haben auch tatsächlich versucht, dieses Boot über den Berg zu ziehen. Und auch das war ein unglaublich schweres Unterfangen. Und es ist schwer festzuhalten, was ist eigentlich noch real und was ist Film, weil das halt so nahtlos ineinander übergeht. Du hast Klaus Kinski als tatsächlich einen Wahnsinnigen, der einen Wahnsinnigen spielt und der mit der Aufgabe betraut ist, tatsächlich Indios dazu zu bewegen, dieses komplett idiotische Unterfangen, wir ziehen ein Schiff über einen Berg. Für Leute, die den Film nicht kennen, ist die Beschreibung wahrscheinlich jetzt erstmal seltsam. Man muss aber das Erlebnis haben. Man muss es erlebt haben. Dem stimme ich absolut zu, weil das ist ein Film, der das, also er ist auch vor allen Dingen sehr wichtig für das deutsche Kino gewesen, weil diese Art der Produktion haben selten deutsche Filmmacher zu der Zeit gewagt. In der Nebenrolle übrigens Claudia Cardinale aus Spiel mir das Lied vom Tod. Ich kann nur sagen, ich war übrigens in Frankfurt am Main im Deutschen Filmmuseum dort und ich habe tatsächlich das Original-Outfit von Klaus Kinski in diesem Film sehen können und das Ganze dann nochmal tatsächlich vor sich zu haben, war dann nochmal eine ganz andere Hausnummer zu wissen. Das war real, das ist passiert, Klaus Kinski hatte diesen scheiß Anzug an. Es ist unglaublich, ein unglaublicher Film im wahrsten Sinne des Wortes und eigentlich der Go-To-Film, wenn man Wahnsinn am eigenen Leib erleben möchte. In der Tat. Ich würde dann einfach mal sagen, da wir jetzt über Fitzcarraldo gesprochen haben, kommen wir dann mal wieder zu etwas ganz anderem. Also wir switchen hier sehr hin und her, was Genre angehen. Ich werde diesen Film jetzt nennen, da wir ja schon vorhin kurz angeschnitten haben, während wir über Bang, Boom, Bang gesprochen haben, dass in den 90ern viele Filmproduktionen versucht haben, einen deutschen Tarantino zu kreieren. Und auch wenn ich jetzt einen der Schauspieler jenseits dieses Films nicht sonderlich mag, damals war ich sehr angetan von seiner Performance auf der Leinwand. Wir reden hier über einen Film aus dem Jahr 1997, ein Film von Thomas Jahn. Er hat auch selber das Drehbuch geschrieben und die Rede ist hier von Knocking on Heaven's Door. Ja, wir haben festgestellt, viele Filmmacher haben versucht, Tarantino nachzumachen und ich finde, hier hat man, also ich will nicht sagen, man hat es geschafft, aber man hat es geschafft, dass hier wirklich ein Film geschaffen wurde, der sowohl Action als auch Crime verbunden hat. Und ich finde, wenn man alle diese Filme aus den 90ern nimmt, das ist so der Film, der am meisten in Erinnerung geblieben ist. Til Schweiger an der Seite von Jan Josef Liefers. Es geht hier um zwei, die ein großes Ding drehen wollen. Und beide sind halt vom Krebs erwischt worden. Und hier gibt's auch viele Thriller-Elemente. Und ich finde, man hat hier sehr amerikanisches Screenplay, meines Erachtens. Nur man hat hier natürlich auch ein bisschen den deutschen Comedy-Faktor drin, was sich nicht vermeiden lässt zu der Zeit, weil das hatten alle deutsche Filme gefühlt drin. Zumindest welche, die jetzt nicht, sage ich jetzt mal, versucht wurden, für das Nachmittagsprogramm zum Laufen zu bekommen. Knocking on Heaven's Door, meines Erachtens ein Film, der es von allen diesen Film nahe geschafft hat. Ja, auch mit allein schon, weil Moritz bleibt treu hier einen sehr stereotypischen Araber spielt. Aber nichtsdestotrotz ein Film, wo ich sage, den kann man sich geben. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe ja schon gesagt, ich sehe diese Tarantino Rip-Off-Welle in den 90ern in Deutschland ein bisschen kritisch. Und du sagst, das ist eigentlich fast schon ein amerikanisches Screenplay, was wir hier haben. Und da widerspreche ich dir, denn wenn es drauf ankommt, dann ist der Film doch in einer gewissen Art deutsch. Denn es ist halt die Krebsthematik mit drin. Und vor allem das Ende ist sehr rührselig. Also da hat tatsächlich, da hat man sich nicht getraut, quasi wirklich ein von vorne bis hinten ein Tarantino-Ripper aufzudrehen, sondern man musste halt noch diese Drama-Elemente, dieses Rührselige mit einbauen, um den Film irgendwie zu rechtfertigen in Deutschland. Und das geht mir halt ein bisschen gegen den Strich. Und auch, wie offensichtlich das Ganze teilweise gerippt off ist. Also du hast Moritz Bleibtreu erwähnt, er und Rutger Hauer sind halt Gangster, die sind mit Anzügen und Aktenkoffer unterwegs und das ist so eindeutig bei Pulp Fiction gerip-offed. Das ist schon fast ein bisschen wehtut, obwohl die beiden unglaublich unterhaltsam und ein Highlight des Films sind. Das Highlight absolut des Films. Ich meine, Rutger Hauer ist immer das Highlight, wenn er irgendwo mitspielt. Und vor allem auch in einem deutschen Film. Und er spricht Deutsch, weil man ja gerne mal vergisst, dass der Mann Niederländer ist. Aber ich finde, man kann den Film durchaus mal sehen. Also ich will den Film jetzt einfach, ich muss auch sagen, ich habe halt den Film auch schon vor einigen Jahren gesehen, als ich halt noch Tarantino-Fanboy war. Und da dachte ich mir auch, oh, was fällt diesem Film ein, so dreist bei Tarantino zu kopieren? Ich sehe das heutzutage anders. Das heißt, ich würde wahrscheinlich diesen Film besser sehen, jetzt wo ich Tarantino stark kritischer sehe. Hashtag unbeliebte Meinung. Du hast Til Schweiger erwähnt und da muss ich halt sagen, er hat nach diesem Film, ist er auf den Geschmack gekommen und sein Regiedebüt war ein Film namens Der Eisbär und das ist für mich der König unter den deutschen Tarantino-Rip-Offs, weil man da wirklich gemerkt hat, okay, hier hat man sich wirklich der Sache komplett verschrieben und man versucht von Anfang bis Ende komplett ein Tarantino-Drehbuch auf die deutsche Kultur zu übertragen. Und dann hast du halt auch da die Szenen in der Kneipe mit den Glücksspielautomaten im Hintergrund und Leute diskutieren über die Herkunft der Pommes. Und Pommes können ja gar nicht aus Frankreich kommen. Und das ist für mich ein bisschen gelungener, ein bisschen besser, witziger, böser als der Film, der sich leider nicht traut, die ganze Zeit halt wirklich auf Böse und Komödie zu machen. Man muss aber sagen, Knocking on Heaven's Door war zu seiner Zeit tatsächlich auch in gewissen Kreisen war der mit der beliebteste deutsche Film, weil wenn man sich zum Beispiel jetzt noch die Bewertung auf der IMDb anschaut, während gewisse Blockbuster dann, sage ich jetzt mal, unter die 8 fallen, Knocking on Heaven's Door schafft es bei der IMDb tatsächlich auf ein glattes 8er Rating. Und ja, ich stimme dir zu, man kann das Ende, das ist schon, sage ich jetzt mal, so inszeniert, dass man das Ganze dann auch so hätte inszenieren können in Deutschland, weil ja, an gewissen Ecken und Stellen hast du recht, da hätte man sich mehr trauen müssen, aber nichtsdestotrotz. Weißt du, manche Leute werden eben sagen, genau das ist die Stärke des Films, dass er sich da auch traut, quasi die Krebsthematik mit einzubauen und das anzusprechen, ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Mir persönlich hat das halt weniger gefallen. Also ich will jetzt nicht dem Film dafür eine reinbrezeln, sondern es ist tatsächlich eine Ansichtssache in dem Fall. Ich fand's schade. Auf jeden Fall meines Erachtens, also für mich persönlich einer der wenigen Filme mit Til Schweiger, die ich mir heutzutage noch anschauen kann, weil ich habe keine sonderlich große Meinung von Sachen, die Til Schweiger gemacht hat in den letzten 10 Jahren, aber das ist ein ganz anderes Thema. Halten wir fest, Knocking on Heaven's Door ist meines Erachtens immer noch ein Film, den man sich anschauen kann. Aber kommen wir zu meinem Platz 2, wolltest du jetzt wahrscheinlich sagen. Genau, Lotso, erzähl uns doch zu deiner, ja, wie soll man sagen, zu deinem Vizemeister in Sachen deutsche Filme. Chiller Off Duty, geil, Tatort im Kino, 10 von 10. Nein, das war Spaß. Ich habe kurz aufgeschreckt und dachte mir, meint er das jetzt ernst? Aber es ist gut, dass wir schon ein bisschen lustig drauf sind, denn es geht lustig weiter. Und wir haben eben schon gesprochen, dass in Deutschland Komödien immer ein Ding waren. Und wir müssen an der Stelle auch über einen der Großen sprechen, nämlich über Loriot. Oh. Mein Platz 2 ist Papa Anteporters. Ich muss an dieser Stelle einwerfen, ich habe diesen Film bis heute nicht gesehen. Du verpasst was. Also ich habe lange gedacht, oh Gott, Loriot, deutscher Humor aus den 70ern, das geht ja gar nicht. Das ist absoluter Schwachsinn. Papa Anteporters macht einem zum Loriot-Fan, weil man auch wirklich sieht, die Sachen sind heute noch witzig. Worum geht's? Loriot spielt halt einen Familienvater, der nicht mehr arbeiten muss. Ich glaube, seine Firma geht pleite oder wird gefeuert oder sowas. Und er spielt halt den Familienvater, der auf einmal zu Hause ist bei seiner Familie und mit dem Familienleben nicht mehr klarkommt und jetzt quasi in diese Rolle schlüpfen muss, den Hausmann zu spielen. Und das ist ein ganz, ganz simples Setting. Aber was Loriot alles rausholt daraus, das ist unglaublich. Das ist eigentlich feinste Satire. Also da wird tatsächlich Szenen aus der Gesellschaft, das konnte unglaublich gut, beobachten und komplett ins Absurde überdrehen. So, dass Leuten auch irgendwann klar wird, was sind wir eigentlich für Deppen? Warum machen wir das? Und das ist halt so ein Film. Und er wird heute noch zitiert. Und ich sage dir, der Film hat einen Run-Gag. Da geht's um die beliebte Nachspeise Birne Helene. Du wirst keine Speisekarte in einem deutschen Restaurant mehr ansehen können, ohne anfangen müssen zu lachen, weil dieser Running Gag so gut ist. Ich meine, Loriot ist ja bekannt für seine Running Gags. Ich meine, ich will nicht sagen, dass ich alles von Loriot kenne, aber ich kenne viele seiner Sketche, insbesondere der legendäre Sketch mit der Nudel. Und ich kann mir vorstellen, dass mich sowas unterhält, weil Loriot hat es immer geschafft, einen gewissen Gag so auszureizen, wo andere, sag ich jetzt mal, wo du bei anderen gesagt hast, oh, jetzt ist aber mal gut. Aber er macht es dann immer wieder auf so eine Art und Weise, wo du dann einfach dich jedes Mal drüber kaputt lachst. Und das hat Loriot damals so ausgemacht. Also das war mir immer sehr sympathisch, auch wenn es nicht meine Zeit ist, aber das war mir stets sympathisch, wenn ich diesen Humor gesehen habe. Ja, ich kann mich da nur anschließen. Wie gesagt, ich bin erstens nicht deutschsprachig aufgewachsen und zweitens aus einer völlig anderen Generation. Und bei allen Vorbehalten, die ich hatte, der Film zieht dich auf Loriots Seite und seinen Charme. Und dann ertappt man sich auch wirklich dabei, immer wieder seine Sketche manchmal auf YouTube anzusehen, weil es wirklich so treffend beobachtet ist, was der Mann macht. Und er war wirklich unglaublich witzig. Und wenn man sich tatsächlich nie mit Loriot auseinandergesetzt hat, dann wird es Zeit. Ich finde Papa Anteporters wesentlich lustiger als Ödipussy. Seinen anderen großen Film. Also ich wollte gerade sagen, also wenn du mir jetzt echt sagst, dass du den unterhaltsamer als Ödipussy findest, dann werde ich mir definitiv mal diesen Film zu Gemüte führen, denn da habe ich jetzt richtig Lust drauf. Ich finde ihn wesentlich unterhaltsamer sogar, und weil der hier ist viel näher aus dem Leben gegriffen und da ist halt es ist halt nicht Loriot, der Mama-Boy mit 40, sondern es ist viel lebensnäher, viel greifbarer und auch viel zitierfähiger. Also es gibt, weißt du, du wirst den Film sehen und du wirst Sätze wiedererkennen, weil Loriot so unendlich zitierfähig ist mit dem, was du. Und du kannst teilweise eine Pointe aus seinen Sketchen in den Raum rufen und da werden Leute anfangen zu lachen. Ich möchte einfach nur hier sitzen. Siehst du, du fängst an zu lachen, weil Loriot so gut war. Also das ist auch Humor, der taugt mir sehr. Ja, es ist sehr Allmann. Quasi Loriot wirklich so loben zu müssen, weil das wirklich das kartoffeligste Kulturgut überhaupt ist, aber ich schätze ihn sehr. Seien wir mal ehrlich, der Humor von Loriot ist ein anderer, als man ihn heutzutage aus Deutschland kennt. Ja, man wünscht ihn sich zurück, weil er auch nicht wirklich bösartig war, vor allem. Es ist halt nicht Insult-Comedy, sondern tatsächlich dieses Beobachten und ins Absurde übertreiben, wo man sein eigenes Verhalten am Ende tatsächlich hinterfragen muss. Es ist was völlig Eigenes und tatsächlich was völlig Witziges und ja, eine Art Comedy, wenn deutsche Comedy quasi auf Loriot-Niveau wäre heutzutage, dann würden sich nicht alle Leute dauernd über Til Schweiger beschweren. Das denke ich auch. Womit wir bei deinem Platz 2 wären, es sei denn, du hast noch was hinzuzufügen. Nein, ich kann mich nur anschließen, also Loriot hat definitiv Humor gehabt, der leider heutzutage nicht mehr zu finden ist. Er ist tatsächlich einzigartig in der Form. Also, wenn ich jetzt tatsächlich an irgendeinen Komiker, ob deutsch oder international, denken müsste, der ungefähr vom Stil her an Loriot rankommt, würde mir keiner einfallen spontan, weil es wirklich was ganz Eigenes ist. So kommen wir von stilistischen Comedy zu einem Film, der mit Sicherheit vielen von euch nichts sagen wird. Aber ich finde, der Film ist sehr, sehr sehenswert. Die deutschen Filmemacher hatten immer so ein Gespür für Comedy, aber auch für einen gewissen historischen Kontext. Und ich persönlich bin der Auffassung, dass viele Filmemacher es geschafft haben, die deutsche Geschichte so aufzuarbeiten, dass es auch authentisch und interessant ist. Und jetzt werde ich nicht von einem der großen Kinofilme reden, über an die man jetzt zuerst denkt, wenn man an einen historischen Kontext innerhalb von Deutschland denkt. Ich habe mir hier einen Film jetzt rausgesucht, den habe ich auch auf DVD. Nicht viele besitzen wohl diese DVD, weil dieser Film ja, es gab dann irgendwann eine Neuauflage, aber er war dann teilweise echt vergriffen und da hat man dann auch 50 Euro für die DVD bezahlt. Es ist eine Fernsehproduktion, eine Zusammenarbeit von Arte und dem WDR gewesen. Hier geht es um eine DDR-Geschichte und nicht nur um eine bestimmte DDR-Geschichte. Hier erzählt man die Geschichte von Wolfgang Stein. Und ich rede hier von dem Film Der Stich des Skorpion. Es ist eine quasi ein Biopic, was aber zugleich auch, weil die Geschichte so erzählt wird von Wolfgang Stein, es erzählt quasi von einem Deutschen, von einem DDR-Bürger, der im Zuchthaus war, gespielt von Jörg Schüttauf, und der wird von der Bundesrepublik freigekauft. So, jetzt weil aber Wolfgang Stein im Westen eben halt Leute zur Flucht aus der DDR verhilft, wird er dann quasi ins Visier der Stasi genommen. Und die Stasi tut dann wirklich alles. Die setzen V-Männer auf ihn ein, also quasi Spitzel auf ihn an. Die gehen wirklich skrupellos vor. Die haben dann im Westen Leute positioniert, bloß um ihnen das Handwerk zu legen. Und das ist so eine Kombination aus Biopic und Thriller, die ich selten gesehen habe. Und vor allen Dingen Jörg Schüttauf, der spielt das so gut. Also ich meine, man sieht Jörg Schüttauf in vielen, sag ich jetzt mal, DDR-thematischen Filmen. Aber hier hat er wirklich eine sowas von authentische und glaubwürdige Rolle, und vor allen Dingen dieses ganze Kammernspiel in diesem Film mit diesen ganzen Verfolgungsjagd, mit diesem Katz und Maus, was die Stasi mit ihm abzieht, und vor allem die bringen da Dinge, die wohl laut der Biografie so auch geschehen sind. Also man weiß ja mittlerweile, dass die Stasi ja wirklich überall V-Männer hatte und sogar in der BRD operiert hat, um, sage ich jetzt mal, den Staatsfeinden der DDR das Handwerk zu legen. Und hier seht ihr dann auch verschiedene Kulissen. Also es ist natürlich ein TV-Movie. Er hat natürlich jetzt nicht das allergrößte Budget, aber aufgrund, weil er ja eben halt gebührenfinanziert war. Und das ist meines Erachtens ein richtig guter Film. Also hier die ganzen Schauspieler, die man hier in dem Film sieht, aber ja, Jörg Schüttauf trägt diesen Film. Also man sieht natürlich auch ein paar Nebenrollen, sieht man dann auch so Leute wie zum Beispiel Hannes Jennecke zum Beispiel, aber auch in einer, sage ich jetzt mal, kleineren Rolle oder Ulrike Krumbiegel. Also das sind alles so kleinere Rollen, aber wirklich Jörg Schüttauf trägt diesen Film und ich finde, das ist so, ja, ich meine, es gibt viele DDR-thematische Filme und es gibt auch viele Filme, die von einer Flucht aus der DDR in den Westen erzählen, aber hier ist eben halt der Ausgangspunkt, dass Jörg Schüttauf ja eben halt schon diesen Wolfgang Stein spielt, der ja schon im Westen ist und der Film erzählt die ganze Zeit, dass er dann eben halt auch Familien zur Flucht verhilft und das ist so interessant. Also ich habe selten erlebt, dass mich ein TV-Film so gefesselt hat. Und das ist ein Film, den kann ich mir immer wieder anschauen. Da habe ich immer wieder Bock drauf. Ich habe mich tatsächlich gefragt, ob du den Film heute einbauen würdest, weil das tatsächlich etwas ist, ein Film ist, den du immer mal wieder gerne erwähnst und sehr positiv hervorhebst. Es ist leider unglaublich schwer, tatsächlich an den Film ranzukommen. Mittlerweile, ich glaube, seit 2 Jahren oder so, haben die dann tatsächlich mal sich erbarmt, eine Neupressung der DVD rauszubringen, weil die ursprüngliche DVD-Pressung, da habt ihr teilweise mal auf eBay 50 Euro bezahlt, dann gab es eine Neuauflage, die ist wieder erschwinglicher. Also das ist ein Film von 2004. Wenn euch diese Thematik mit Stasi, DDR-Flucht, wenn euch das was taugt, dann kann ich euch diesen Film wirklich nur ans Herz legen. Also er hat wirklich Thriller-Elemente drin und es soll ein Biopic sein, aber es ist in dem Kontext habe ich das selten erlebt. Ich meine, klar, es gibt zum Beispiel das Leben der anderen, aber der geht in eine ganz andere Richtung, finde ich. Ich kenne den Film, wie gesagt, nicht. Das heißt, ich kann dich da nur beim Wort nehmen. Aber ja, du erwähnst den Film so oft, dass ich ihn wirklich sehr gerne sehen würde. Frage ist natürlich, wie macht man, wie stellt man das an? Ich glaube, man kann bei Netflix tatsächlich anfragen, dass sie Filme ins Programm nehmen. Meinst du, ja, wir kriegen die Zuhörer dazu bewegt, tatsächlich mal Netflix anzuschreiben, zu sagen, hey, Netflix, der Stich des Skorpion, den hätten wir gerne. Aber wie gesagt, also die Neuauflage der DVD ist jetzt mittlerweile erschwinglicher. Ich glaube, der taucht auch ab und zu mal Secondhand bei diversen Portalen auf. Also wenn ihr da mal Ausschau haltet, also mittlerweile geht's wieder. Das ist schon mal gut zu hören. Wäre wahrscheinlich trotzdem besser, wenn es tatsächlich irgendwo auf einem Streamingdienst wäre oder häufiger im Fernsehen liefe. Dann würde der Film natürlich wäre er auf jeden Fall beliebter. Man hat natürlich auch diese Thematik auch, man hat ja auch Jörg Schüttauf öfters gecast für Filme mit DDR-Thematik. Ich glaube, der hat da so ein Fable für diese Art von Filme, weil du siehst den so oft in Filmen mit DDR-Thematik in unterschiedlichen Rollen und ja, aber das ist eben halt eine der thematischen Filme in Sachen DDR, Stasi, DDR-Flucht, Stasi, wo ich sage, das ist ein Film, wenn ihr von allen euch einen raussuchen wollt, schaut den. Und ich meine, Das Leben der Anderen war auch ein gut inszenierter Film, auch von der Thematik her, aber Der Stich des Skorpion ist ein bisschen, ich würd schon sagen, der ist ein bisschen unterhaltsamer. Ich glaube nicht, dass Das Leben der Anderen auch wirklich anstrebt, unterhaltsam zu sein. Aber anderes Thema. Ja, wir sind dabei tatsächlich jetzt bei Platz 1 angekommen. Und wir hatten noch keine Doppelung. Wir haben uns wirklich nicht. Ich befürchte tatsächlich, dass wir auf Platz 1 eine Doppelung haben. Aber ich bin mal gespannt, welchen Film du auf der Platz 1 deiner Liste hast. Ich befürchte es nicht mehr, dass wir auf Platz 1 eine Doppelung haben. Das ist ja das Witzige. Und man kann jetzt überlegen, welche Filme überhaupt noch kommen könnten. Was gibt's denn noch für deutsche Filme oder deutsche Regisseure? Wir hatten nichts von Fassbinder. Wir hatten nichts mit Mario Adorf, nichts mit Heinz Rühmann, Gerd Fröbe, nichts von Volker Schlöndorff, nichts von Wolfgang Petersen. Das Boot war bislang noch gar nicht dabei. Ich hoffe, das ist nicht dein Platz 1. Nein, also hatte tatsächlich keiner von uns beiden in der Liste, wie es aussieht. Nein, Das Boot Keiner der 10 besten deutschen Filme. Ich bin sehr gespannt, was sein Platz 1 sein wird. Denn, um die Spannung rauszunehmen, mein Platz 1 ist das Leben der anderen tatsächlich. Faszinierend, das ist so reibungsloser Übergang. Passt. Mehr als reibungsloser Übergang. Denn ich muss echt sagen, dieser Film ist unglaublich bewegend und berührend. Und weißt du, ich erinnere mich dunkel an eine Zeit, wo auf RTL etwas lief namens die DDR-Show. Und das war halt so eine DDR-Nostalgie-Show mit Oliver Geissen. Und alles war fröhlich und lustig. Und da hätte man sich an den Essen erinnert. Und ach, das ist ja alles. Und sie haben tatsächlich auf einem schäbigen alten DDR-Teppich haben sie diesen Grappa getrunken. Und oh, das ist echt? Ja, purer Cringe. Ich habe die Show nicht gesehen. Aber ne, es gab halt tatsächlich so eine Zeit lang diese Ostalgie-Welle. Vor allem im deutschen Fernsehen, wo alles gesagt, ach, das wäre ja so alles so lustig, die DDR. Und das Ding ist, in Deutschland ist man immer wieder mit den Schrecken der Nazizeit konfrontiert, auch im deutschen Film. Und das ist so gut dargestellt und so gut porträtiert. Und bei der DDR ist man sich oft gar nicht wirklich bewusst, wie da der Alltag aussah, vor allem wenn man wie ich erst nach dem Fall der Mauer geboren worden ist. Das Leben der anderen zeigt dann tatsächlich, ich sag mal so, du könntest diesen Film nicht über einen Gestapo-Offizier machen. Nein, das stimme ich dir absolut zu. Weil tatsächlich der große Sympathieträger, der Held des Films ist Ulrich Mühe als Stasi-Mann. Und der tatsächlich da zu seiner Aufgabe gedrängt wird, der da ins System reingefallen ist und mit dem wir hier mitfühlen müssen. Wie gesagt, über den Nationalsozialismus könnte man so einen Film nicht drehen. Man könnte da quasi in diesen Kriegsverbrechern nicht das Menschliche suchen. Aber in dem Fall konnte man es. Und dadurch wird auch deutlich, wie sehr dieses System der DDR quasi in den Alltag der Menschen mit überging. Und Ulrich Mühe spielt, wie gesagt, einen Stasi-Mann, der einen Schriftsteller, ich glaube, Drehbücher fürs Theater schrieb er, genau. Überwachen muss und quasi anfängt, das Leben dieses Mannes zu verfolgen. Und wir einfach völlig in dessen Welt aufgeht, wie er das mitkriegt. Ich sag mal so, es ist teilweise so, als würdest du einen Film sehen darüber, wie Ulrich Mühe einen Film sieht, nur dass dieser Film real ist. Also, weil er wirklich quasi alles über die Kopfhörer reinkriegt und in das Leben dieses Schriftstellers eintaucht und anfängt, Sympathien für ihn zu gewinnen und ihm daher zu helfen. Und mit was für dreckigen Tricks da teilweise wirklich die Stasi-Leute, die DDR-Leute des Regimes in dem Film arbeiten. Der Film fühlt sich lebensnah an. Eben weil er quasi diese Perspektive auf Ulrich Mühe erlaubt, weil er zeigt, wie man tatsächlich leicht in das Raster einer solcher Diktatur fallen kann, wie grau der Alltag aussieht und ja, welche Auswirkungen das einfach auf die Menschen dort hat. Und vor allem das Finale ist unglaublich gut. Also ich sag mal so, ich kann es verstehen, wenn da kein Auge trocken bleibt am Ende, wo quasi tatsächlich der Schriftsteller nach dem Fall der Mauer rausfindet, dass Ulrich Mühe sein Stasi-Überwacher ihm die ganze Zeit heimlich geholfen hat und die beiden sich kurz davor sind, aber sich nie wirklich über den Weg laufen, dass er diesen Dank nie persönlich dem Mann gibt. Es ist unglaublich herzergreifend, herzbewegend und da kann ich auch sagen, man kann sich oft über deutsche Historienfilme beschweren und Deutsche machen ja immer nur Filme über ihre Diktatur, um beim Oscar absahen zu können. Der Film hat den Oscar verdient. Das ist unglaublich großartiger Film. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ich stimme dir zu, dass man, ich habe das ja eben schon erwähnt, also deutsche Filmmacher haben da ein Händchen für, wirklich so die eigene Historie nahe zu bringen und das auf eine Art und Weise, wo man das, wie du schon angemerkt hast, wo man dann auch schon die menschliche Seite sieht. Ich meine, er wurde dafür beauftragt, ihn zu observieren, mehr oder weniger alles zu dokumentieren und durch die Wanzen, die in der Wohnung platziert waren, wirklich jeden Schritt und Tritt zu dokumentieren. Und dadurch hatte er natürlich auch die Möglichkeit, obwohl er für dieses Regime war, aber ihm dann in dem wichtigen Punkt eben halt auch zu helfen. Und ohne dass der das dann mitbekam. Und ja, Das Leben der anderen ist ein wirklich guter Film. Ich meine, und ich möchte noch einwerfen, der Schriftsteller selbst ist ja ebenfalls jemand, der die DDR unterstützt. Und wir sehen zwei Leute, die tatsächlich fest an die DDR glauben und vom System so enttäuscht werden, dass sie tatsächlich im Verlauf des Films anfangen müssen, sich zu distanzieren und merken müssen, wo leben wir hier eigentlich? Was geht hier eigentlich vor sich? Ich kann und möchte das nicht mehr mitmachen. Es ist halt nicht nur Ulrich Mühe, der quasi der Stasi-Mann ist und der quasi die DDR so toll findet, sondern auch der Schriftsteller. Und die fallen quasi parallel vom Glauben ab in diesem Film. Also da muss ich dir absolut zustimmen. Das wurde wirklich sehr authentisch eingefangen. Und man nimmt das diesen Charakteren auch wirklich ab. So dieser Wandel im Kopf. Wenn ihr Vorteile gegenüber deutschen Historiendramen habt, der hier lohnt sich wirklich. Also, eben habe ich mich noch über Rührseligkeit beschwert. Hier funktioniert sie und hier bin ich dankbar für und ganz toll. Vor allem das aus dem DDR-Thema zu machen, weil es ist tatsächlich noch so alltäglich für viele. Es ist noch nicht so lange her, aber es ist teilweise erstaunlich, wie anders doch alles war. Absolut. Also ihr merkt diese beklemmende Zeit, die, sage ich jetzt mal, auch wenn ihr in dieser Zeit nicht gelebt habt, aber ihr merkt, wie das so transportiert wurde durch diesen Film, diese beklemmende Zeit in diesem Regime. Ja. Ich würde mal sagen, da du ja jetzt deinen liebsten deutschen Film vorgestellt hast, wir haben zu Beginn diese Aufnahme über einen Fritz-Lang-Film gesprochen. Und ich würde tatsächlich diese Podcast-Aufnahme jetzt hier mit einem Fritz-Lang-Film abschließen. Wenn wir über Fritz Lang sprechen, gibt es zwei Filme, über die man reden muss, wenn man über Fritz Lang spricht. Über Metropolis haben wir eben schon gesprochen. Und der andere wirklich sehenswerte Film, auch schon einer der Filme, die tatsächlich vertont waren, ist M, eine Stadt sucht einen Mörder. Hier hat man das Ganze so eingefangen, dass dann quasi der Täter-Opfer-Umkehrschluss aufgezeigt wird in diesem Film. Und auch hier hat wieder Fritz Lang so eine krasse Gesellschaftskritik auf die Leinwand gebracht. Ich meine, es ist ein Film von 1931. Dementsprechend ist auch die Kulisse dementsprechend. Also ihr seht hier natürlich auch wieder, wie Hausfrauen am Waschbrett ihre Wäsche waschen. Aber in M, eine Stadt sucht einen Mörder. Wie schon gesagt, es geht um einen Kindermörder. Man hat das Ganze so inszeniert, dass man dann auch nur die Schatten sieht. Also man sieht quasi das Verbrechen nur in der Mauer von einem Haus. Und dementsprechend versucht man dann auch das so darzustellen, dass du erstmal das Gesicht des Täters gar nicht kennst. Du weißt nicht, wer der Kindermörder ist, also wer eben halt das Kind entführt hat. Du siehst auch nicht die eigentliche Tat. Also du weißt, das passiert, aber du siehst es nicht. Was eben halt hier im Fokus bei diesem Film steht, dass eben halt diese ganze Stadt dann plötzlich jeden verdächtigt und überall wird dann eben halt das Kind gesucht und die Polizei ist dann natürlich total in Aufruhr und unternimmt dann alles und stellt die unfassbarsten Dinge an und da sagen sich dann irgendwann die Menschen, So, der, ne, die Polizei macht nichts, wir nehmen das jetzt selber in die Hand. Und dann, was die nicht alles machen. Und dann kommt dann eben halt so diese Gesellschaftskritik auf in diesem Film, dass du dann wirklich siehst, wie dann diese Selbstjustiz entsteht. So, dass dann quasi sich mehrere Leute unabhängig von der Polizei dann zusammentun und dann wirklich dann erfahren sie dann auch irgendwann, wer der Mörder ist. Und dann kommt dann eben halt, wie schon gesagt, dieser Umkehrschluss, dieser Täter-Opfer-Umkehrschluss, was, ich meine, klar, wir reden hier über einen Kindermörder, dass man den nicht mit Samthandschuhen anpacken soll, das sollte selbsterklärend sein, aber dass dann eben halt dieser Lynchmob die Selbstjustiz vollziehen möchte. Und das ist so das Einzigartige, was Fritz Lang zu seiner Zeit immer geschafft hat. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass das andere Regisseure so eingefangen haben. Und Fritz Lang, ich glaube, er war in Sachen Storytelling seiner Zeit sehr voraus. Ich weiß nicht, wie da deine Eindrücke von dem Film sind. Ich muss dir etwas gestehen. Ich habe diesen Film tatsächlich noch nie gesehen. Oh. Was auch erklärt, warum er nicht in meinen Top 5 ist. Ich muss sagen, er ist ganz, ganz oben auf meiner Watchlist, wirklich. Also, der ist da quasi in den Top 10 meiner Watchlist. Und ich habe definitiv vor, ihn zu sehen. Aber ich kann trotzdem über den Film reden, weil er ist tatsächlich so ikonisch in Kernszenen, dass der Film kann nicht an einem vorbeigehen, wenn man sich mit Film beschäftigt, sage ich mal. Weil die Szene mit dem Ballon hat man immer gut vor Augen, weil es ist auch teilweise so oft kopiert worden. Und es hat das Original nie übertroffen. Das ist tatsächlich, weißt du, ich kenne einzelne Szenen des Films und schon da kann ich anerkennen, es ist meisterhaft, wie es inszeniert wird. Es ist schaurig, es ist, ja, es ist Fritz Lang, kann man sagen. Und auch hervorzuheben ist wahrscheinlich Peter Lorre, der den Kindermörder spielt, richtig? Ja. Der es durch den Film tatsächlich auch zu Weltruhm geschafft hat. Also der ist in den USA beschäftigt gewesen später. Die Rolle, die er spielt, die ist wirklich, er bringt es so rüber, vor allen Dingen dieser Wahnsinn, weil er ja auch von allen Leuten in die Enge getrieben wird in manchen Szenen. Ich meine, es stellt sich schnell heraus, dass er dann eben halt in dieser Position ist, aber dann kommt dann eben halt auch wieder, wie schon angemerkt, also Fritz Lang war seiner Zeit so voraus, also er hat dann wirklich aufgezeigt, so wirklich mit dem Finger aufgezeigt, wozu Menschen dann fähig sein können, wenn sie dann, sage ich jetzt mal, Selbstjustiz ausüben wollen und dass sie dann wirklich alles vergessen, so wirklich, dass dieser Film wird, glaube ich, schon seit er existiert, wird er kontrovers diskutiert. Und es gibt so viele unterschiedliche Meinungen zu diesem Film. Und ich würde einfach sagen, damit man selbst eine Meinung hat, sollte man diesen Film gesehen haben. Und er ist definitiv Pflichtprogramm. Also auch für mich, ich nehme mich da nicht raus. Wenn man sich mit Filmen beschäftigt hat, kommt man da eigentlich nicht drum rum. Also Fritz Lang, einfach seiner Zeit voraus. Nicht nur mit Metropolis, auch mit M, eine Stadt sucht seinen Mörder und sucht einen Mörder, Entschuldigung. Das ist auf jeden Fall ein Film. Wenn ihr auch auf der Suche, ja, ich würde schon sagen, dieser Film hat teilweise auch Horrorelemente mit drin, weil ja, der Film der ist so inszeniert, also also auch wenn dieser Film von 1931 ist, ihr könnt den kostenlos, denke ich mal, überall schauen, weil ich glaube, der ist mittlerweile Public Domain. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also in einigen Versionen sollte er Public Domain sein, aufgrund des Alters. Definitiv ein Film, wo ich euch rate, wenn ihr euch mit Filmen auseinandersetzen wollt, dann ist der absolutes Pflichtprogramm. Ich habe auch eben bewusst angefangen zu summen, weil die Szene, die lässt einen nicht los, oder? Absolut. Also das ist es brennt sich einfach ein. Also, wenn ihr diese Bilder gesehen habt, auch mit diesen Überblenden, also es ist seinerzeit einfach voraus. Also, der Film beginnt natürlich mit einem Hinterstraßensetting, was so für die Zeit typisch ist, aber dann geht er immer mehr in die Crime-Elemente mit rein und wie schon gesagt, er grenzt auch schon an das Horror-Genre und allein dessen, also ein absolutes Meisterwerk, eine Stadt sucht einen Mörder. Und Fritz Lang, einer der größten, wichtigsten und relevantesten Regisseure der Filmgeschichte, nicht nur der Deutschen. Absolut, also jetzt unabhängig, dass Fritz Lang ein Deutscher war, Fritz Lang ist einfach ein Regisseur, über den man weltweit spricht, wenn man sich über die Filmhistorie unterhält. Du hast vor der Aufnahme gesagt, es gibt einen Regisseur, an dem werden wir nicht vorbeikommen, wenn wir diese Aufnahme machen. Du hast den Namen nicht genannt, aber am Ende war es quasi der Anfang und das Ende dieses Podcasts. Und wie gesagt, wir sind auch ein bisschen auf die Weimarer Zeit eingegangen und wie wichtig, wie herausstechend da das deutsche Kino war. Man muss echt festhalten, das deutsche Kino kann mehr als nur Til Schweiger. Und wenn wir zwei Sachen heute gelernt haben, dann erstens, Deutschland liebt Komödien, warum auch immer. Und zweitens, Deutschland ist unglaublich gut darin, wahnsinnige Bastarde auf die Leinwand zu bringen in Form von Peter Lorre und Klaus Kinski. Das kann man so festhalten. Ich würde sagen, wir sind durch mit unserer Liste. Ich tatsächlich 10 Filme auf die Reihe bekommen. Keine Doppelung. Ich finde es interessant, dass niemand von uns eine Überschneidung hatte bei dem anderen. Ich ziehe meinen imaginären Hut, auch wenn es in den letzten Jahren immer seltener wurde, dass wir sagen können, das ist ein deutscher Film, den muss man sehen. Hattest du Honorable Mentions? Also Sachen, die du noch in der Hinterhand hattest? Fitzcarraldo hatte ich tatsächlich auch im Sinn, habe ihn aber dann nicht genannt. Ich hätte natürlich auch noch so Sachen nennen können wie Nosferatu, auch ein ganz wichtiger Film. Aber ja, das sind, glaube ich, dann auch so Sachen, die dann, sage ich jetzt mal, nicht zu verachten sind. Wir hatten das Boot nicht drin, sehr zu meiner Verwunderung. Ich hatte eigentlich gedacht, du würdest ihn vielleicht einbauen. Goodbye Lenin hatten wir nicht. Stimmt, auch wo wir dann bei der Thematik waren, DDR, also auch noch ein... Ja, irgendwie gefallen mir deutsche DDR-Filme wesentlich besser als deutsche Nazi-Filme. Und er hat keinen einzigen Bully Herbig-Film drin. Nein, auch nicht. Was hatten wir noch? Keine Winnetou-Filme. Die unendliche Geschichte hatten wir nicht. Ja. Also, man merkt, deutsches Kino, wir sind gerne gemein zu deutschem Kino, aber eigentlich kann es manchmal ja doch was. In letzter Zeit weniger, aber manchmal gibt es die ein oder andere Perle. Und das ist doch ein schöner Abschluss für diese Aufnahme. Wir bedanken uns auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Und falls ihr noch irgendwelche deutsche Filme kennt, wo ihr sagt, das sind Filme, die habt ihr jetzt ausgelassen, schaut euch die unbedingt mal an. Könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns über jede Filmempfehlung, denn wir entdecken auch gerne mal was Neues. Denn ich denke auch, ich habe jetzt hier mit dem Millionenspiel einen Film genannt, der in Vergessenheit geraten ist, und mit Der Stich des Skorpion einen Film, der sehr unbekannt ist. Und wir haben eigentlich... Und du hast Papa Ante Portas jetzt auf dem Schirm. Das ist richtig. Also das ist auf jeden Fall auch ein Film, den werde ich mir in nächster Zeit mal anschauen. Ja, und nicht das Millionenspiel. Das heißt, da hat jeder dem anderen was nahelegen können. Das haben wir auch nicht jedes Mal. Das ist wahr. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn wir hier eine Podcast-Aufnahme gestartet haben. Ich würde dir einfach die letzten Worte überlassen. Ja, dann wünsche ich den Zuhörern noch einen angenehmen Tag der Deutschen Einheit. Passt ja auch gut zu dem Thema. Richtig. Und wie hat man früher gesagt? Freundschaft.